nur als gebrochne Sünde, wend ich mich Jesu zu. Müdig und schwer beladen, such ich nach wahrer Ruhe, nur als gebrochne Sünde. Gebrochne Sünde.